Telekom Fernsprecher Flügerstraße 11 an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört hier links neben dem Fernsprechgerät eine neu gepflasterte Fläche. Also die Fläche rund um den Fernsprecher ist neu gepflastert mit kleinen Pflastersteinen und der Großteil des ehemaligen gepflasterten Bürgersteigs ist jetzt mit großen Platten gepflastert worden. Ansonsten gehören zu meiner weiteren Ausrüstung hier links an der Ecke Friedenstraße einige Bauarbeiter, die hier Pflastersteine vom dortigen Bürgersteig entfernen und vermutlich in Zukunft dort ebenfalls quadratische Platten verlegen werden. Ansonsten, außer einigen Paletten mit Baumaterial und einigen aufgestapelten Paletten, Betonplatten stapeln hier in der Flügerstraße. Keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.